Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 15 bis 16. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Gott segne dieses Wort. Gott gehorchen und folgen. In diesem wunderbaren Bibeltext aus dem Johannesevangelium lehrt uns Jesus über die dritte Person der Dreifaltigkeit, nämlich den Heiligen Geist. Und das Wichtigste ist, dass wir als Folger, als Christen Jesus folgen, um ihm gehorchen wollen und das auch tun, als reue Sünder zu ihm kommen, dass wir seine Gebote halten. Denn wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Jesus sagt uns das. Und hier zeigt er uns, dass er unseren anderen Ratgeber ankündigt. Das ist bevor seiner Kreuzigung, Jesus Tod am Kreuz, seine Auferstehung und seiner Himmelfahrt, kündigt er hier schon, jetzt schon, den Heiligen Geist an. Das ist so bemerkenswert und auch so vorentscheidend hier in unserem christlichen Glauben überhaupt, denn die ganzen Kapitel, also Johannes 14, 15 und 16, lest mal durch, geht mal rein. Jesus spricht überwiegend durchweg über den Heiligen Geist. Und wir lernen alles über ihn, wer er ist und was er auch nicht ist, sondern was er ist. Es ist nicht keine Kraft oder irgendeine Macht oder irgendeine Osmose oder irgendwas. Nein, er ist eine Person und zwar die dritte Person der Dreifaltigkeit. Jesus, drei Personen in eins, eins in drei, individuell, aber ein Gott. Und das ist nur im christlichen Glauben dargestellt und einzigartig. Und wir tun gut daran, uns wenn wir Gott gehorchen und folgen wollen, dass wir Jesus zuhören, wie er uns hier über den Heiligen Geist lehrt und uns auch ermutigt, denn als Christen haben wir oft Schwierigkeiten oder Probleme und auch viel Opposition in dieser Welt. Und das ist so, weil der Satan, der Teufel, in Englisch das Satan, also Satan, auch durch andere Menschen wirkt und uns da aus der Bahn werfen will. Aber mit Hilfe des Heiligen Geistes kann er das nicht. Denn wir rufen den Heiligen Geist an und können dann Richtungen finden, dass wir dann Gott gehorchen. Also die Gebote, also damit geht es los, dass wir die Gebote, die 10 Gebote Gottes halten. Aber auch dann ihm folgen können, dass er uns seinen Willen aufzeigt. Und manchmal, wenn wir also wirklich in Not sind oder Schwierigkeiten oder einfach gar nicht mehr weiter wissen, wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht, durch da lang gehen oder hier lang oder was soll ich tun, dann würde ich euch raten, geht mal ins Johannes, ins 17. Kapitel. Und da betet Jesus für sich selber, im ersten Teil für sich selber, für seine Jünger im zweiten Teil da und dann aber auch für uns, als wir als Gläubige heute, als Christen, Hilfe brauchen, auch Schutz von der dämonischen Welt, also von Satan, brauchen und der Heilige Geist uns hilft. Und noch ein letzter Tipp, wenn ihr das Johannesevangelium durchgelesen habt, und wissen wollt dann auch, wie der Heilige Geist wirklich wirkt in der frühen Kirche, also wie es losgeht, geht in die Apostelgeschichte. Das ist so überragend, ich will es euch nicht weggeben, aber wie er dann dem Petrus hilft, dem Peter, und wie er als Saulus Paulus wird, also dem Paulus hilft und leitet und führt. Und es geht auch da ums Gehorchen und Folgen. Also das ist eine Schatzkiste, da lernt ihr so viel Und das wird euch helfen, weiter im Glauben euch zu stärken und Jesus Christus zu folgen durch den Heiligen Geist. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort hier, dass du uns nicht nur den Heiligen Geist versprichst, sondern du ihn, er kommt in unser Herzen, wenn wir als reuige Sünder zu dir kommen und ist unsere Garantie, dass wir nicht nur in das ewige Leben kommen, aber das ewige Leben schon in uns finden. Und das ist unsere Garantie. Und das kann uns keiner wegnehmen. Wir können das ewige Leben nicht verlieren. Unsere Erlösung bleibt bestehen. Deswegen kommen wir einmal, wir bekennen unsere Sünde, kommen zu dir als reuige Sünder in Reue, wenden uns ab von der Sünde und erklären all das, was du am Kreuz für uns getan hast, erkennen das an und dann kannst du in und durch uns wirken. Das machen wir einmal und dann kannst du uns zeigen, was du vorhast in unserer persönlichen Beziehung mit uns individuell und mit anderen Menschen. Wir danken dir, Jesus, lieben dich und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.